Lob und Tadel Nummer 37, der Podcast, bei dem es ums Lernen geht. Und wir haben ja jetzt schon einiges besprochen in dieser Reihe. Sprache lernen, fremde Kulturen lernen, Genetik lernen, Film lernen und auch etwas über die Heiligen haben wir besprochen. Also die, wie man die Heiligen eines Landstriches kennenlernt anhand der Menschen, die sie irgendwie beschreiben können und porträtiert. Und heute geht's um die Eisenbahn, eine Eisenbahn lernen. Werner, ist das richtig? Also kann ich das so ankündigen? Du hast eigentlich eine Eisenbahn gelernt. Ja, kann man so, also erforscht, kennengelernt, ja, bis zu den Wurzeln vorgedrungen, ja, das kann man so sagen. Das ist wirklich, mir kommt das hervor wie eine Sprache oder einen Landstrich kennenlernen. Ja, man arbeitet sich eigentlich immer von ein paar wenigen Indizien dann vor und das ist eigentlich ein Forschen. Auf vielen Ebenen. Also Eisenbahn kann man ja von mehreren Seiten beginnen. Der normale Weg ist eigentlich die, wie es von außen immer so schön heißt, die Pufferküsser. Das sind halt die Eisenbahnfanatiker. Aha. Das war der Wunsch bei mir war eigentlich eher, dass das Ganze von einer geografischen Seite entstanden ist, also die Gegend kennengelernt zu haben. Und dann war da eine Bahn, die es früher mal gegeben hat, und das war dann ein großes Mysterium, weil von dieser Bahn nichts mehr existiert. Und dann ist eigentlich der Wunsch entstanden, das kennenzulernen. Dann hören wir uns doch einmal die Musik an, die mit dieser Bahn verbunden ist. Zwischen Salzburg und Bad Ischl pfeift die liebe kleine Eisenbahn. Braucht ein bisschen, braucht ein bisschen und dann haucht sie wieder ein. Zwischen Salzburg und Bad Ischl fährt man in den grünen Wald hinein, pflückt vom Almenhausch ein Büschel und dann steigt man wieder ein. Ja, der eine hat's leicht und der andere schwer. Schau, die Lokomotive, die plagt sich so sehr. Und so manchem im Zug geht es dadurch den Sinn. Ja, auch ich hab viel Plagen und Mühe. Zwischen Salzburg und Bad Ischl fährt die liebe kleine Eisenbahn. Rastet ein bisschen, rennt ein bisschen, bis sie nicht mehr weiter kann. Ich kenne dieses Lied von unserem Kindermädchen in Oberösterreich, in Altheim, im Innviertel. Sie war von Bad Ischl und war unsere Nachbarin, eine alte Frau. Und manchmal, wenn unsere Eltern weg waren, hat sie auf uns aufgepasst und hat uns zum Einschlafen dieses Lied immer vorgesungen. Na bitte. Und daher war mir das bekannt. Und wir waren dann auch immer wieder in Zinkenbach am Wolfgangsee, also im Salzkammergut auf Campingurlaub. Und da fährt man so von Altheim, also vom Innviertel, mit dem Auto rein, Mondsee, Schafling, dann geht's drüber eben über den Berg und dann kommt man in St. Gilgen raus am Wolfgangsee. Und da sieht man schon entlang dieser Autostrecke, dass da irgendwo Tunnels immer wieder auftauchen und wir haben dann immer gefragt, was sind das für Tunnels? Und es war eben dann die Verbindung, dass unser Vater gesagt hat, das war von der Bad Ischler Bahn und die Verbindung zum Kindermädchen, diesen Lied. Und, also, das ist ein origineller Zugang. Ja, und wirklich ein sehr kindgerechter Zugang, weil so habe ich die Bad Ischler Bahn kennengelernt, die ich aber nie fahrend gesehen habe. Ja, ich leider auch nicht. Ich bin auch zu jung dafür. Also die Bahn ist ja 1957 bereits eingestellt worden. Und gerade das Spannende daran ist natürlich, das war eigentlich die erste relevante Eisenbahn in Österreich, die eingestellt und auch sofort abgetragen wurde im Jahr darauf. Eben, weil die Politiker damals verhindern wollten, dass sie wieder aufgebaut wird, dass sie jemand anderer übernehmen könnte. Und man wollte einfach nur einen Teil der Trasse für den Straßenausbau damals nützen. Und den hat man auch für den Straßenausbau dann schnell genützt, wobei die Bundesstraße ja unten eher wieder vorbeifährt. Ja, es sind eigentlich nur zwei Teilstrecken. Also zwischen St. Lorenz und Blomberg wurde ein Stück genützt für den Straßenausbau. Dann wollte man oben auf der Schaflinger Höhe beim Grotensee das verwenden. Das ist auch eines der amüsanteren Dinge, auf die ich gestoßen bin mit meinen Recherchen. Das heißt, dort Das ist ein ziemliches Hochmoor oben beim Grotensee und dort ist damals die Bahntrasse bereits auf Betonpylonen errichtet worden. Das heißt, man konnte die Straße gar nicht auf demselben Grund errichten, weil das war eigentlich technisch dann wieder nicht machbar. Und dann der nächste Abschnitt ist dann rund um St. Gilgen, also selbst heute, wenn man die Straße fährt, von oben beim Batzenhäusl runter nach St. Gilgen, dann fährt man mehr oder weniger ein paar hundert Meter lang die alte Trasse entlang, die man halt einfach dann verwendet hat für den Straßenausbau. Jetzt musst du erzählen, wie bist du zu dieser Bahn gekommen? Ja, also Eisenbahn-Fan bin ich ja schon immer. Das hat eigentlich so irgendwie mit 5, 6 Jahren begonnen. Wie? Ja, mit einer kleinen Tricksgarnitur von meinen Eltern, die ich geschenkt bekommen habe, ohne Lok lustigerweise, aber dafür, die weiß ich heute noch, die Güterwaggons, die man in Endspur im Kreis schieben konnte, mit der Prio-Eisenbahn. Und dann hat es eigentlich erst begonnen, beim Bundesheer ein bisschen Eisenbahnen zu sammeln. Ja, Modelleisenbahn, ja, genau. Und dann bin ich eigentlich mehr und mehr auf die Schmalspurbahn gekommen und Waldviertelbahn und Bregenzer Waldbahn und irgendwann war eigentlich dieses Mysterium der Ischlerbahn, was da aufgetaucht ist. Und wo bist du aufgewachsen? Welchen? In Wien. Also Wiener. Ja, Wiener und ja. Ja, und dann hat es eben den August Zopf gegeben, der ist eigentlich der Spiritus Rector des Ganzen, der hat nämlich ein Museum für die Ischlerbahn errichtet. 1995 war das fast fertig, 96 eröffnet. Mhm. Und genau zu der Zeit bin ich eigentlich dort die ersten Male dann hingefahren, auch sagen wir, über das Wochenende und haben mir das Museum angesehen. Und im Jahr darauf habe ich dann meine Gattin kennengelernt und die war, welch Zufall, Salzburgerin. Mhm. Und ihre Verwandtschaft lebt also im Mondsee, in Schwarzindien, in dem Ortsteil Schwarzindien. Ja, und dann war es eigentlich naheliegend, diese Bahn zu erforschen. Ne? Und so hat sich das dann sukzessiv ergeben. Aber was heißt naheliegend? Ich meine, du bist vom Beruf her, bist du... Ich bin also kaufmännischer Angestellter, bin in einer Versicherung. Ja. Also legst Geld an, veranlagst, ja? Genau. Aber wie naheliegend, was ist? Naheliegend vom geografischen jetzt, dass man sagt, das Hobby an die Region anpassen. Das Hobby Eisenbahn an die Region anpassen. Ja, genau. Und dann kommt man halt man kann heute noch von Salzburg auf dem Radweg zum Teil bis Mondsee fahren. Ja. Und dann über den Schaflinger Berg auch zum Teil und ja. Schwierig ist das ist halt ein sehr unwegsames Gebiet da hinauf und die Tunnels wurden auch lange Zeit vom Bundesheer genutzt nach der Einstellung und da habe ich halt versucht, das zu erkunden, was aber dann fast mit einem Absturz geendet hätte vor ein paar Jahren, wenn ich dann einen Tunnel umgehen wollte und das ist halt ein sehr unwegsames Stück. Gibt es nicht auch vielleicht um die Geografie herzustellen, also die Bad Ischlerbahn führt von Salzburg, wie wir gehört haben, nach Bad Ischl und das ganze Gebiet ist das Salzkammergut, das sind Seen, sehr bekannte, Mondsee, genau. Wolfgangsee, Traunsee dann ein bisschen weiter schon weg. Genau, also die Ischlerbahn hat dann, also im Prinzip von Salzburg hinauf auf die Wasserscheide bei Kreiwiesen, also zwischen Traun und Salzach. Und ja. Da sind wir hinaufgefahren auf über 600 Meter, dann wieder runter am St. Lorenz, also in der Nähe vom Mondsee vorbei, dann ein Stück den Mondsee entlang, über die Schaflinger Höhe rüber zum Wolfgangsee. Das war der schwierigste Teil, das auch zu errichten. Dann entlang der Südseite des Wolfgangsees bis kurz vor Bad Ischl und dort gab es ursprünglich den ersten Lokalbahnhof und dort hat man dann durch den Kalvarienberg durchgebaut, damit man dann von Süden her zum Staatsbahnhof Ischl konnte und dort hat man auch unterwegs dann noch den Frachtenbahnhof zum Umladen der Güter errichtet. Also von der Geografie war das eine 63 Kilometer lange Strecke. Und von St. Lorenz gab es dann noch eine Abzweigestrecke, die war 3,5 Kilometer lang nach Mondsee. Und die hätte damals noch ursprünglich weiterführen sollen nach Steindorf-Straßwalch an der Westbahn, was dann so eine Art Mercedes-Stern ergeben hätte mit einer Abkürzung natürlich Richtung Wien. Und wenn man retour fährt, also wieder raus, dann kann man dann nach Mondsee rechts abzweigen oder man fährt dann links nach Salzburg. Genau, sinngemäß, ja. Und die Bahn wurde in der Kaiserzeit gebaut, das heißt, Kaiser Franz Josef hatte dort eben in Bad Ischl sein Ferienwohnort. Oder kann man so sagen, ja. Und da kommt ja auch Sound of Music Geschichten, die ja auch da irgendwo auf einem Schiff eine Szene haben, wo das Salzkammergut als Tourismusmythos auch. Ja, der Mythos schon. Also bei Sound of Music bin ich jetzt überfragt, auf welchem See das spielt. Ja, ja, aber auch auf einen dieser Salzkammergutseen. Ja, ja, mit Sicherheit. Ja. Also diese Kaiserzeit ist damit eigentlich verbunden. Weil ja. Das wollte immer doch, das frage ich dich, wäre diese Bahn auch gebaut worden, wenn es den Kaiser nicht gegeben hätte? Ja, auf jeden Fall. Aber Bad Ischl war natürlich durch die Anwesenheit des Kaisers extrem bedeutend als Ferienort. Nach wie Nummer vor eins eigentlich. Auch? Ja, nach wie vor natürlich. Aber damals hat sich, also der Kaiser hatte dort angeblich bis auf, also seine sämtlichen Sommerferien verbracht. Ja. In der Kaiservilla, oberhalb von Bad Ischl. Mhm. Und er ist auch selbst gefahren. Also das Mittelstück hat er quasi inoffiziell eröffnet dadurch, dass er dort gefahren ist, und das war dann auch ein gigantisches Volksfest, ja, wo dann in allen Stationen halt die Honoratioren gestanden sind und ihm gehuldigt haben. Ja. Und es sind dann auch 8 Zugpaare täglich, glaube ich, gefahren. Das heißt, da war dann auch wirklich wie ein Verkehr, also ja, in der Blütezeit. Ja, ja, also die Ischlerbahn muss man ja stark unterscheiden zwischen Sommerfahrplan und Winterfahrplan. Im Winter war dort relativ wenig los, da ist man mit 3 Zugbahnen in etwa ausgekommen. Und das war so hauptsächlich Berufsfahrerverkehr und Schülerverkehr. Im Sommer war die Bahn aber extrem gefordert und da wurden also vor allem in der letzten Zeit, in den letzten Jahrzehnten dann also lange, lange Züge geführt mit bis zu 14 Schmalspurwaggons und 2 Dampflokomotiven vorne. Also das war alles andere als eine Pimperlbahn, als das eigentlich immer verunglimpft worden ist. Mhm. Also da waren in den Spitzenjahren, also 1946, waren über 2 Millionen Passagiere pro Jahr. Und das ist für so eine kleine Schmalspurbahn eine durchaus respektable Transportleistung. Beim Anschluss Österreichs an Deutschland 1938 ist dann auch das Passagieraufkommen gestiegen, weil dann einfach mehr deutsche Gäste auch gekommen sind. Ja, da ist also dann wieder natürlich der Tourismus stark angestiegen. Also bis zum Juli-Abkommen 1936 war ja die 1000-Mark-Sperre in Kraft. Also da hat man die Bahn in einer extrem schwierigen Situation noch zusätzlich erwischt. 1000-Mark-Sperre? Ja. Das musste jeder Deutsche beim Grenzübertritt 1000 Mark hinterlegen oder bezahlen, um nach Österreich einreisen zu können. Also das war damals eine politische Maßnahme Hitlers gegen die Regierung Schuschnigg. Damit was verhindert wird? Naja, damit er den Tourismus komplett zerstört hat damals. Weil das niemand zahlen konnte oder nur wenige dadurch weniger Touristen nach Österreich gekommen sind. Genau. Und das hat natürlich vor allem das Salzkammergut natürlich als eines der populärsten Fremdenverkehrsgebiete, gerade für die deutschen Urlauber, hat das natürlich besonders getroffen. Und da hat also die Ischlerbahn extrem gelitten in diesen Jahren. Ist auch 37, gab es also einen Konkursantrag eines Lieferanten. Die Bahn war einen Monat auch eingestellt, weil man also nicht mehr Geld für die Kohle gehabt hat, um die Dampflokomotiven zu betreiben. Und dann hat man sie halt mit vereinten Kräften wieder entschuldet, auf Kosten aller Gläubiger natürlich, auch der Sozialversicherungen. Und gerade wie dann endlich eine Lösung war für die Bahn, dann war eigentlich der deutsche Einmarsch, dann war diese Lösung ist dann eigentlich nicht mehr ganz konsequent fertiggeführt worden, die Entschuldung. Aber immerhin, von der anderen Seite waren dann einfach natürlich erhöhte Transportzahlen, wo die Bahn wieder Geld verdienen konnte. Und was ist der Grund, warum nach dem Krieg dann eigentlich der Betrieb so gut gelaufen ist? Naja, das war natürlich am Anfang, dass es halt sehr wenige Kraftfahrzeuge gegeben hat. Es wurde halt alles requiriert während der Kriegsjahre. Es gab immer noch Benzinknappheit, Knappheit natürlich an allem, auch an Kohle. Also der Kohlepreis hat sich alleine 1948 einmal verdoppelt, von einem Tag auf den anderen. Und da hat es eigentlich zur Bahn noch keine Alternativen gegeben. Das hat sich aber dann schnell geändert. Also 48, 49 ist dann natürlich der Individualverkehr wieder stark aufgekommen. Und die Bahn hat auch da versucht, selbst initiativ zu werden, hat auch selbst Autobusse angekauft und hat sich aber dann ungeschickterweise auch selbst konkurrenziert. Ja, was war da eigentlich dann der Grund für den Niedergang, der dann doch recht bald eingesetzt hat? Naja, das war also zum einen hat die Bahn während des Zweiten Weltkriegs extrem viel, also gigantische Transportaufgaben gehabt. Also es sind damals nahezu alle Züge in Doppeltraktion geführt worden. Man hat die Bahn einfach runtergefahren, man hat das Lokomotivpersonal eingezogen, man konnte nichts mehr in die Erhaltung investieren. In Doppel was? Doppeltraktion, also zwei Dampflokomotiven an einem Zug. Warum? Aus Belastungsgründen, also weil eine Lok den Zug nicht über den Berg gebracht hätte. Weil der so lang war? Ja, so lang und so schwer. Oder so schwer. Aber das heißt, da war viel zu transportieren. Ja, ja, also. Mit möglichst wenig, dass man einfach einen längeren Zug macht. Genau, naja, die Bahn ist ja eingleisig, das heißt, ja, man hatte ja nicht unbegrenzt viele Züge auf die Strecke schicken können. Und da ist man eigentlich sehr schnell an die Grenzen immer gestoßen. Darum musste man die Züge halt möglichst lang machen, also gerade, dass sie noch kreuzen konnten. Und dann hat man halt versucht, das Maximum einfach rauszuquetschen. Und keine Erhaltungsarbeiten, also weder in Strecke noch in den Fahrpark. Ja, dann ist Salzburg natürlich auch ab 1944 sehr stark bombardiert worden. Auch da hat die Bahn darunter gelitten. Da wurden also etliche Waggons bei Bombenangriffen zerstört. Mhm. Ein Zug wurde sogar von zwei Jagdbombern angegriffen. Und ja, das waren also wirklich, wirklich ganz schwierige Zeiten. Auch das Personal eben zum Kriegsdienst verpflichtet worden. Mhm. Ja, und aus dieser Situation hat man dann, damals waren sich also die Politiker noch einig, knapp nach dem Krieg, dass man die Bahn elektrifizieren wird und Neuaufbruch, und ja, dieser erste Schwung ist dann eigentlich sehr schnell verebbt. Die Bahn hat also weiterhin sehr viele Leute transportieren müssen. Mhm. Da waren auch Schülerverkehr und Berufsverkehr, das waren also alles Bahnnutzer, die begünstigte Fahrkarten gehabt haben. Und dadurch hat es eigentlich für die Transportleistung, die es erbracht hat, eigentlich immer zu wenig Einnahmen gehabt. Mhm. Plus der gigantische Rückstau bei den Investitionen, der notwendig war. Das heißt, das hat sich dann alles aufsummiert und dann hat sich das abgezeichnet, dass man es nicht mehr so weiterführen will. Weil können ist ja ein politischer Wunsch. Genau. Ja, nein, also es war von Seiten der Politik ab 1950 eigentlich, waren die Würfel schon gefallen, dass man die Bahn einstellen wird. Und warum? Warum wirft man die Würfel so? Das war, also einerseits natürlich die Rückständigkeit, auf der anderen Seite, dass man einfach aufs Auto gesetzt hat. Und es war, die Bahn hat auch nie eine wirkliche Lobby im Hintergrund gehabt. Mhm. Also es war der Aufsichtsratsvorsitzende war vom Land Salzburg bestellt. Mhm. Und da hat man also auch beim Quellenstudium nicht unbedingt den Eindruck, als ob der jetzt so überzeugt gewesen wäre, dass die Bahn wirklich eine Zukunft hat. Mhm. Und dann hat sich einfach mehr und mehr die Straßenbaulobby durchgesetzt, hat dann wahrscheinlich im Hintergrund die Fäden gezogen, dass man einfach an die Trasse herankommt, um da ein paar Millionen beim Straßenbau einsparen zu können. Mhm. Und 1956? 57 wurde sie dann eingestellt. Mhm. Wie gesagt, die Entscheidung ist schon etwas früher gefallen. Wahrscheinlich 54, 55, da kann man jetzt natürlich streiten, und final war es dann eigentlich im Frühsommer 1957, das ist dann erst Mitte August 57 durchgesickert, und dann gab es die erste große Demonstration der Zweiten Republik, das muss man sich auch vorstellen, weil so mehrere tausend Leute damals demonstriert haben in Salzburg für den Fortbestand der Bahn, aber es hat alles nichts genützt. Mhm. Und dadurch, dass die Trasse dann auch so schnell freigegeben wurde und aufgelassen wurde, war auch nie die Gefahr, dass man das in irgendeiner Weise revitalisiert. Was ja bei den derzeitigen Schmalspurlinien im Waldviertel und Übstal in Österreich, Mariazeller Bahn und so weiter, ja alles eigentlich nicht da ist. Naja, ich mein, da jetzt bei zwei von den dreien. Also okay. Die Mariazeller Bahn ist bis auf das letzte Stück, was man ja schon 1988 eingestellt hat, also nach Gußweg die letzten paar Kilometer, ist die wenigstens komplett erhalten und sicherlich eine der schönsten Schmalspurbahnen überhaupt. Mhm. Waldviertel ist Gott sei Dank auch gerettet worden. Mhm. Die Ibstalbahn ist im Mittelteil ja komplett mittlerweile abgebaut. Mhm. Also da gibt es noch ein Stück von Weidhofen bis nach Gstaad. Und die Bergstrecke von Lunz am See nach Kimberg-Gamming wird als Museumsbahn betrieben. Und da sind dann auch jetzt schnell die Wünsche da, Fahrradwege auf diesen Trassen zu machen. Ja, genau. Weil die ja so herrlich steigungslos sind. Genau. In Amerika habe ich das gesehen, beim Lake Michigan gibt es auch eine Bahnstrecke, die dann aufgelassen wurde, und wunderschön der Fahrradweg auf flach unter Baumdächern einfach wunderbar zur Lake Michigan führt. Also keine schlechte Lösung, wenn man schon eine Bahn los wird, einen Fahrradweg draus zu machen. Das ist zumindest noch die letzte Alternative, wobei im Ibstal wäre es besser, die Bahn und der Radweg, weil die Leute fahren ja eine Richtung üblicherweise mit der Eisenbahn, wie man es auch bei der Pinzgauer Bahn sieht. Die hat ihre Transportleistungen jetzt vervielfacht, seit sie nach dem großen Hochwassern oder nach beiden großen Hochwassern wieder aufgebaut worden ist. Ich meine, was man immer wieder eben hört, diese politische Seite einer Bahn eines Landes. Und wie es scheint, haben die Schweizer auch deswegen eine sehr starke Bindung zur Bahn, weil es einfach ein politischer Wille ist, diese Bahn zu betreiben. Was auch immer das jetzt abstrakt bedeutet, aber es gibt praktisch einen politischen Auftrag, Zugverbindungen herzustellen, der sehr stark ist. Ja. Und also früher hat es ja bei uns auch die Postwaggons gegeben auf der Westbahn, wo dann die in Wien West, die sind dann schon gestanden, wurden schon die Briefe einsortiert. Aber da wird halt jetzt nicht mehr mit der Bahn die Post transportiert, sondern mit Lastwagen. Ja, ganz genau. Und das wird schon einen politischen Hintergrund haben und Interessensgruppen, die miteinander ringen, und da hat eine andere Interessensgruppe. Nachdem ich in der Finanzbranche tätig bin, habe ich sogar einmal die Gelegenheit genutzt und habe den Direktor Pölzl von der Post darauf angesprochen, warum das so passiert. Da war eigentlich die Aussage von ihm, dass das seitens der Bahn an den Zugverbindungen, die bereitgestellt werden, mangelt. Also das heißt, die Bahn ist da nicht flexibel genug, das beizustellen. Ich meine, es wäre einfacher, einen Waggon an einen Zug dran zu hängen, als mit LKW extra die Post durchs Land zu transportieren. Ich bin mit einem Brief einmal von Oberösterreich nach Wien mitgefahren für eine Radiosendung und da war in Amstetten bei einer Raststation die Übergabe praktisch. Also da sind die LKWs, die haben das eingesammelt von Oberösterreich her, von diesen lokalen Postämtern, und dann wird es auf einmal in Amstetten, in Linz, im großen Verteilungszentrum sortiert. Dann kommt es in einen Lastwagen und in Amstetten war die Übergabe, da hat der Fahrer, glaube ich, gewechselt. Und dann fährt dieser Lastwagen durch bis 10:40 und sie sind natürlich schon flexibler. Also so ein Lastwagen ist so ein modulares System. Aber ja, stimmt. Wobei früher hat es auch funktioniert. Also in der Monarchie waren die Briefe, glaube ich, nicht langsamer unterwegs als heutzutage. Ja, genau. Gut, die Monarchie ist ja bekannt dafür, einen exzellenten Bahnbetrieb hergestellt zu haben. Also wenn man damals nach Lemberg musste oder nach Prag, war man genauso schnell unterwegs wie heute mit dem Railjet. Heutzutage nach Dresden zu kommen mit dem Zug ist schon ein Ding. Ja, ja. Also nicht gerade eine Möglichkeit, aber schwierig jedenfalls. Aber praktisch hier ist man halt Kind einer Zeit und der Transport ist halt auch... Ja, Nostalgie gibt es dann schnell einmal, oder den Wunsch, etwas auf der Bahn zu haben, aber wenn es praktischer, modularer, schneller, billiger, verlässlicher, keine Ahnung was ist, oder man es glaubt, es sei so, oder man in seinem Kreis eben das so darstellen kann, dass es so sein könnte. Ja. Naja, die Bahn war damals natürlich, wie es ja schon heute heißt, alternativlos. Mhm. Es gab halt nichts anderes. Also die Bahn war zu den Pferdekutschen ein gigantischer Fortschritt. Mhm. Und die Eschlerbahn hat auch bis zuletzt, also das sieht man auch auf den Fotos dokumentiert, also volle Güterwaggons gehabt. Was hat die transportiert in Baden? Ja, vor allem Holz. Also das hauptsächlich Holz. Salz war Salz war eigentlich nur von Bad Ischl nach Norden, also das heißt, den Traunsee entlang Richtung Linz, wo auch die alte Bahn nach Budweis gegangen ist, die Pferdeeisenbahn. Ah ja. Und also Holz war das hauptsächliche Transportgut und Stückgut natürlich. Du hast dich ja, also wenn wir nochmal zurückkommen auf deinen Beginn, für Eisenbahnen interessiert. Warum eigentlich? Was ist die Faszination der Eisenbahn? Ja, das ist eigentlich das gesamte Ambiente, das Gefühl, das, die Technik, die Mischung aus Technik, aus Geschwindigkeit, aus Ästhetik, aus der Transportlogik, wie das funktioniert, etwas zu verschieben in einem Bahnhof. Also hinter dem System Eisenbahn steckt extrem viel Gedanken oder viel Know-how, also das ist Ein ganzes System eigentlich. Gleichzeitig auch dieses Lineare, dass es praktisch eine Schiene gibt, die von hier nach Hamburg geht oder von hier nach Salzburg oder eben früher nach Bad Ischl, dass das Ganze eben nur durch Weichenstellen auch erreichbar ist. Also ich bin als Kind viel in St. Valentin gewesen, Bahnknotenpunkt und bei den Großeltern und manchmal war es halt auch Fahrt, sind wir zum Bahnhof gegangen, Zug schauen und die Zugnummern, die Lokomotivnummern aufschreiben und da hat es den Dortmund-Express um 10:58 gegeben, der hat eine ganz eigene deutsche Lokomotive gehabt. Das war wirklich so wie ein fremder Wind mit, also aus einem anderen Land. Na bitte, dann weißt du ja, was einen Eisenbahn fasziniert. Schon. Und da war eben aber eben dieses Lineare, dass das Zeug nicht kreuz und quer durch die Gegend fährt, sondern dass man wirklich entlang einer Schiene ist. Und ich meine, unser Großvater von St. Valentin hat uns oft erzählt, dass eben da diese zwei Hauptstrecken auf der Westbahn waren und bei einer Strecke, da war eine sogenannte Umlenkung, damit der Bahnsteig dazwischen Platz hat. Das heißt, man muss ein bisschen so eine Kurve fahren und da ist irgendwann einmal während des Krieges eine große Lokomotive zu schnell gefahren und die ist dort rausgeflogen. Mhm. Und das heißt, auch diese Faszination in irgendeiner Weise die Linie zu verlassen und natürlich auch die Katastrophen, die damit verbunden sind, es hat schon was, ja. Ja, die Unfälle sind ja ein eigenes Kapitel auch bei der Ischlerbahn. Aber vielleicht um den Gedanken, wie komme ich zur Eisenbahn noch abzurunden. Also begonnen hat es eigentlich mit der Straßenbahn und auch ähnlich. Also ich bin damals mit dem 132er, den es heute nicht mehr gibt, der hat später 32 und jetzt heißt der 26er, in die Schule gefahren und damals habe ich mir nicht die Zugnummer gemerkt, sondern die Nummern der Straßenbahnen und der Anhänger. Und das war dann auch schon wieder, dass man wusste, aha, das sind immer die gleichen, die da fahren, oder manchmal sind da welche gefahren, die eigentlich von ganz woanders aus Wien kommen. Und wahrscheinlich ist es diese Regelmäßigkeit, dieses Nummernsammeln, diese, ja. Und gleichzeitig auch, ich meine, als wenn man damit nicht vertraut ist, wenn man diese Nummern nicht sammelt, dann glaubt man, es gibt unendlich viele Straßenbahnwegen. Genau. Und wenn man aber die Nummern aufschreibt, dann kommt man drauf, es gibt vielleicht, keine Ahnung, 5 verschiedene, oder das gibt's ja gar nicht so gerade. Ja, also damals waren es, weiß ich, 14 oder was, 14. Die halt auf der Linie gefahren sind. Genau. Und ja, das hat ein System. Und bei der Ischlerbahn, das hat mir auch jemand einmal erzählt, der wusste dann alle Lokomotiven, aber nicht aus dem Grund, weil es ihn jetzt selbst interessiert hat, sondern weil sein Sohn ihn immer gefragt hat, welche Lok ist das, weil der noch nicht die Ziffern lesen konnte und der musste das dem Sohn vorlesen und der wusste dann, aha, da jetzt kommt die 3er und jetzt kommt die 7er oder die 12er und der hat dann auch jede Lok gekannt. Und bei den Eisenbahnen ist ja noch etwas, was dazukommt, eine Maschine ist eigentlich was Lebendes, also eine Dampfmaschine ist eigentlich was Lebendes. Mhm. Das zischt, das atmet, das riecht, das pfeift, das macht Geräusche, das ringt aus mehreren Ecken. Muss man schmieren. Genau. Es muss Kohlen, Wasser geben. Nachgefüllt werden und es braucht eine Betriebstemperatur. Das heißt, man muss schon um 4 in der Früh einheizen, wenn man um 6 Uhr losfahren mag. Ja, noch früher sogar. Ja. Okay, ja. Sie kann explodieren, so ein Kessel wahrscheinlich. Ja, das ist auch schon vorgekommen, ja. Verstehe. Also so ein Organismus eigentlich. So. Mhm. Ja, also Dampfloks sind eigentlich das Faszinierendste an der Eisenbahn. Wirklich, also das, ja? Ja, schon. Also es ist ein Railjet etwas Tolles, ja. Ein Taurus, das gibt wirklich was her. Es sind Dieselloks nett, aber Dampflok ist eigentlich die absolute Königsdisziplin. Mhm. Bei der Ischlerbahn, wo haben die Dampfloks gebaut? War das alles österreichische Firmen? Also die ursprünglichen alle, ja, naja, eine deutsche Firma, Kraus. Die Firma Kraus und Co., ja. Ursprünglich aus München. Kraus, ja. Da gibt es heute auch noch Kraus-Maffei. Ja, ist es noch irgendeine Verbindung? Ja, vielleicht? Ja, also der Name hat fortbestanden, ja. und wurde dann fusioniert. Okay. Der österreichische Teil, also Kraus, musste dann in Österreich ein eigenes Werk errichten in Linz, weil also von Deutschland konnte man keine Lokomotiven nach Österreich exportieren. Mhm. Und jetzt mussten die in Österreich gebaut werden. Das war also Grundbedingung und Kraus & Company hat sich dann eigentlich zu der Lokomotivfabrik am Schmalspursektor gemausert. Und Georg Kraus, Kommerzienrat Georg Kraus, also der Gründer dieser Firma, war auch einer der Gründer der Ischlerbahn. Indirekt, weil er war beteiligt an der Lokalbahn AG, der LAG, die eigentlich gegründet wurde, um Lokalbahnen zu bauen. Und zwar ursprünglich nur in Bayern vor allem und Baden-Württemberg. Und die Salzkammergut-Lokalbahn war deren einzige Beteiligung in Österreich. Das hat sich eigentlich bisschen zufällig ergeben, dadurch, dass wir die Herren Stern und Haferl gibt es ja heute noch, die Bahngesellschaft. Und die haben damals in Wien an der Dampftramwehr auch gebaut und da haben sich die drei Herren eben kennengelernt. Und Stern und Haferl wollte damals in Oberösterreich Fuß fassen und hat dann auch die Pläne sich besorgt für die Salzkammer Gut Lokalbahn, sowas zu bauen und konnte auch dann unter anderem den Herrn Kraus dafür begeistern. Und die LAG und die deutsche Gesellschaft hat es dann finanziert. Wenn du so etwas erzählst, dann hast du da ja recherchiert, wie das alles zustande kommt. Und im Endeffekt ist eigentlich in deinem Kopf auch ein Netzwerk entstanden an Orten und an Verbindungen und Prozessen eigentlich und Menschen. Ja, also jetzt sind wir wieder beim Anfang, beim Lernen. Ja, genau. beim Gerücht. Also man kann sich über die Menschen vernetzen, man kann sich über die Gegend versuchen aufzuziehen und eigentlich im Nachhinein ergibt es dann alles immer wieder einen Sinn. Also man stößt oft auf Quellen, man wundert sich, wie ist das gekommen, warum ist das so gekommen, was könnte so sein. Manche Dinge kann man heute natürlich nur mal mutmaßen, aber es gibt immer einen logischen Grund. Jetzt, du hast ja ein Buch geschrieben und da ist der erste Band jetzt erschienen. Es kommen noch zwei weitere, Mythos Ischlerbahn, die Geschichte der Salzkammer Gut Lokalbahn. Und der erste Band, der jetzt erschienen ist, im Verlag Railway Media Group, die Jahre 1890 bis 1930. Mhm. Die kommenden zwei Bände werden sich beschäftigen mit den Jahren danach. 1931 bis 57, bis zur Einstellung. Ja. Und der dritte Teil wird dann der Fahrzeugteil. Also ursprünglich, muss ich ja dazu sagen, hätte das ja nur ein Band sein sollen, ein 300 Seiten Buch mit vielen Fotos. Das ist leider oder Gott sei Dank dann einigermaßen ausgeufert, weil ich auf so viele Dinge gestoßen bin und die Dinge dann auch weiter verfolgen wollte und das auch als Gesamtheit zeigen wollte. Das heißt, das ist also nicht nur die Eisenbahner, die betriebstechnische Geschichte erzählt, sondern es ist auch eine Wirtschaftsgeschichte drinnen. Ja, jetzt geht langsam, weil die Wirtschaftsgeschichte natürlich fulminant ist. Also in dieser, man kann jetzt sagen, Eisenbahn, das ist nur eben Schienen und halt Lokomotiven. Aber was da eigentlich nämlich dahinter steckt, das ist ja das unfassbar Große. Genau. Ich würde nur ganz gerne mal schauen, wie du begonnen hast, diese Eisenbahn zu erlernen. Also du hast gesagt, von der Geografie aus warst du in der Gegend, also mit deiner Frau, mit deiner jetzigen. Ja. Und du, ich meine, die war ja nicht einmal mehr da. Ja, du hast praktisch eine Vorstellung begonnen zu untersuchen. Genau, das heißt, das hat eigentlich begonnen. Das, was ich noch nicht gesagt habe, es ist 1995, also sowohl das Museum im Jahr darauf dann eröffnet worden, im Mondsee. Im Mondsee, ja. Und es gab damals auch das erste geschichtliche Buch zur Salzkammer Gut Lokalbahn von einem der Doyens der österreichischen Eisenbahnliteratur, von Josef Otto Slezak. Der war damals auch schon an die 80 und das war auch eines seiner letzten Werke, die er noch publiziert hat. Gott sei Dank hat er dieses Werk publiziert. Da sind wunderschöne Bilder drinnen, es sind auch die Listen drinnen, alles in relativ geraffter Form, aber das Buch ist also wirklich epochemachend. Und ja, das Buch ist, also wenn ich das heute in die Hand nehme, dann ist das Buch ziemlich gut durchgearbeitet von mir. Also da sind Anmerkungen und auch ein paar Korrekturen natürlich. Aber das, mit dem hat es eigentlich begonnen. Und dann hat man irgendwann einmal ein Bild im Kopf von dieser ganzen Bahn plus das, was im Museum in Mondsee steht. Da gibt es auch drei Dampflokomotiven. Da sind zwei davon sogar betriebsfähig. Und vier oder fünf Waggons, je nachdem, was jetzt momentan drinnen steht. Und so ist dieses Bild dann im Kopf entstanden. Da wären andere Leute fertig. Genau. Genau. Und bei mir war aber das Problem jetzt, dass mich das Thema eben so gepackt hat und dass dann irgendwo der Wunsch war, ein umfassendes Werk zu dieser Bahn zu haben. Also im Slezak-Buch fehlt halt die ganze Geschichte in Wahrheit. Also da steht halt viel drinnen nach dem Zweiten Weltkrieg und sie war ja so schön und so toll. Und es ist so schade, dass es sie nicht mehr gibt und dass man sie halt dem Autoverkehr gemeuchelt hat. Das ist alles völlig richtig. Aber es fehlt eigentlich die ganze Geschichte. Warum ist die Bahn gebaut worden? Wer hat sie gebaut? Warum ist sie genau so gebaut worden? Wo und wie sie gebaut worden ist? Warum ist sie Schmalspur? Das ist noch das, was man am ehesten erklären kann, wenn Österreich die meisten Bahnen in 760 mm Spurweite gebaut werden mussten, damit man die Fahrzeuge dann im Kriegsfall einziehen kann. Und also einziehen wohin? Requirieren, also in die Kriegsgebiete. Ah, und die haben 760 mm gehabt? Genau, also das war die sogenannte bosnische Spur. Ah. Und also das war, nachdem Österreich 1878 Bosnien-Herzegowina aufgrund des Völkerbundmandats bekommen hat, war ja dort keine Infrastruktur vorhanden, keine Straßen. Und dann hat man eigentlich begonnen, eine Schmalspurbahn durchs Land zu verlegen. Und da hat man zufälligerweise ein paar Schienen bzw. Gleisjoche und wahrscheinlich auch Baufahrzeuge gehabt vom Bau des Suezkanals. Und das war zufälligerweise diese 76 cm Spur. Und da war dann auch die Vorgabe ab 1889, die Steiertalbahn, dass man diese Schmalspurbahn in Österreich dann in dieser Spurweite bauen muss. Eben, das war damals die Bedingung der Militärs, damit man eben im Eventualfall dann eben Fahrzeuge requirieren kann. Und das ist ja dann leider auch eingetreten, der Fall. Ab 1914 sind dann auch im großen Stil Fahrzeuge von fast allen österreichischen Schmalspurbahnen dann in die diversen Frontgebiete dann eben verbracht worden. Ja, du beginnst also nach diesem Buch die Geschichte zu vervollständigen. Genau. Also wie geht das? Naja, also die Situation war die, es gibt ein schönes Buch, in dem sehr viel drinnen steht, aber auch eine ganze Menge fehlt. Und der Wunsch war einfach, ein wirklich wunderbares Buch über diese Bahn in der Hand zu haben und ein vollständiges, sagen wir es einmal so. Naja, und dann war irgendwo, nachdem ich dann schon begonnen habe zu forschen, war dann irgendwann einmal die Idee, so um 2002, 2003, 2004, dieses Buch eben selbst zu schreiben. Mhm. Und ja, jetzt spannt sich natürlich der Bogen dann weiter. Mhm. Es ist viel Material da. Man sammelt und sammelt und ja, irgendwann einmal beginnen die ersten Baselsteine dann ineinander zu greifen und dann wird auch die ganze Geschichte langsam transparenter. Aha. Das ist wie nach einem Urknall, da war das Universum undurchsichtig, weil ständig die Lichtstrahlen entstanden sind und ins nächste Wasserstoffatom wieder, als das schon gab, ja, reingeknallt sind und irgendwie war das alles undurchsichtig, aber plötzlich, als sich das gefestigt hat, konnte man auf einmal durchsehen. Ja, langsam hat sich dann was ergeben, auf einmal war da eine LAG und da mal nachzuforschen, wer war denn das und was war deren Aufgabe und. Das heißt, LAG ist eine Organisation. Genau, das war die Lokalbahn AG. Also das war eben diese besagte Gesellschaft, die unter anderem auch der Georg Kraus mitgegründet hat. Und auf einmal, wenn man das weiß, dass es so etwas gibt, dann kristallisieren dort sehr viele Einzelinformationen, die durch diese LAG dann eine Verbindung kriegen und irgendwie einen zeitlichen Ablauf plötzlich kriegen, eine dahinterliegende Idee plötzlich wahrscheinlich erkennbar wird. Genau. Also das ist die lokale Seite und die gesamte Seite ist einfach, es gab in Österreich Hauptbahnen und hat riesige weiße Flächen, die noch nicht von der Eisenbahn erschlossen waren und eines davon war eben das Salzkammergut und da gab es dann mehrere Vorprojekte, die sind auch im Buch dargestellt, da habe ich also das Glück. Das ist schon 1850 oder so? Ja, bald. Ja, 1860. 80, vor allem in den 1870er Jahren hat es dann relativ viel gegeben bis zum Börsekrach. Da waren also eine ganze Menge Projekte, die dann natürlich alle nichts geworden sind. Und lustigerweise war das dann ein Wiener Bauingenieur, der dann den wirklichen großen Wurf dann gelandet hat eigentlich die Streckenführung über den Schaflingplatz war irgendwie von der Geografie her irgendwie logisch vorgegeben. Aber es hat auch Pläne gegeben, zum Beispiel über den Attersee, also von Bad Ischl nach Norden und dann über den Attersee rüber zu fahren nach Mons. Also das wäre auch die Alternativroute gewesen. Mhm. Also es war jetzt nicht ganz zwingend, dass das jetzt den Wolfgangsee und den Mondsee entlang führen muss, aber das ist natürlich erstens einmal die schönste Variante und natürlich auch die, wo man die ganzen Fremdenverkehrsorte damals man diesen Fremdenverkehrsorten einen Aufschwung verschaffen konnte. Mhm. Die LAG, das heißt, du merkst auf einmal, dass es Konzepte gegeben hat und Pläne, die dann auch nicht verwirklicht worden sind, andere Ideen für Trassenführungen. Und das Bild beginnt sich zu lichten, sagst du. Mhm. Ja, auf einmal gibt es dann irgendwo. Wie bei einem Puzzlespiel. Also sind dann einfach Dinge, die dann zusammenpassen. Dann muss man sich natürlich auch mit der Gegend intensiv befassen. Was gab es dort? Dort gibt es keine Landwirtschaft, dort gibt es eigentlich nur Holz. Aha. Viele Sägewerke. Es gab eine Zinkoxidfabrik in Thalgau, das ist auch eine sehr spannende Geschichte, die man dann eben mit Rohstoffen beliefern konnte, und der Fremdenverkehr. Und aus dem heraus, das war dann eigentlich der Sukkus, warum die LRG dann diese Bahn letztendlich gebaut hat. Mhm. Und dann braucht man natürlich manchmal wieder Glücksfälle. Also ich bin dann auf einen Eisenbahnfreund aus der Schweiz, an einen deutschen Eisenbahnfreund aus Stuttgart gestoßen, und der hat mir wieder zur LRG sehr, sehr wertvolle Dinge gesagt, also wie die agiert haben und dass dieses ganze Konzept mit der Ischlerbahn eigentlich ökonomisch eigentlich eine relativ riskante Sache war, weil dort eben im Sommer halt enormer Verkehr war, aber im Winter sehr, sehr wenig, also kein wirklich rentabler Verkehr zu führen war. Auch von der geografischen Führung der Strecke ist das nicht sehr effizient, dass man zweimal auf einen Berg hinauf und wieder hinunterfährt zwischen den Endpunkten. Das heißt, das war auch von den Betriebskosten eine relativ aufwendige Sache. Ja, und wie gesagt, mit solchen Glücksfällen kommt man dann einfach im Thema, also da findet sich dann ein Gesamtbild irgendwann einmal. Das auch so noch nicht zusammengesetzt wurde. Nein, in der Form sicher nicht. Und vor allem, was auch interessant war, also über viele Umwege kommt man dann an eine Broschüre von der LAG aus dem Jahr 1912. Und da gibt es sogar Überlegungen, dass die damals überlegt haben, den Schaflingpass mittels einer Zahnradstrecke zu überbrücken. Also das heißt, unten bis Schafling, den Mondsee entlang zu fahren und dann Zahnradstrecke hinauf zum Grottensee und Zahnradstrecke hinunter wieder nach St. Gilgen. Also das war bis jetzt ganz sicher noch nirgends jemals dokumentiert. Ich bin mit dem Rennrad über den Schafling gefahren, das ist schon eine ziemlich ambitionierte Geschichte. Der Schafberg selbst, die Zahnradbahn, hat damit ja nichts zu tun. Naja, die Zahnradbahn war sofort in der Gründungskonzession schon drinnen. Also das war immer, auch in den Vorprojekten war das eigentlich immer schon enthalten. Also es gab Projekte von Bad Ischl nach über Strobeln und St. Wolfgang und dann hinauf auf den Schafberg. Das ist so der große Berg dort, der so typisch mit einem steil abfallenden, ein bisschen der, wie? Der Rigi, ja. Der österreichische Rigi wird auch genannt. Ja. Oder die Rigi, da gibt's ja. Rigi, das ist vom Nationalpark in Amerika, oder? Nein, das ist in Luzern. Also in Luzern. In der Schweiz. Okay. Ja. Und dort ist ein Hotel-Restaurant, glaube ich, oben, auch nach wie vor. Genau. Ist mal abgebrannt. Mehrmals, ja. Aber steht einfach wirklich sehr prägnant an dieser Klippe dort oben. Und dort führt nach wie vor eine wahrscheinlich heute sehr lukrative Zahnradbahn rauf. Genau. Also das war sogar das erste Berghotel Österreichs, ja. 1869. Und die SKGLB hat es dann gekauft, ausgebaut, und eben, weil man das Projekt schon hatte mit der Zahnradbahn, war das natürlich eine logische Fortsetzung des Ganzen. Also die Ischlerbahn oder die Salzkammergut-Lokalbahn AG war eigentlich ein richtiger Verkehrskonzern. Also man hat die Schmalspurbahn gehabt als große Linie, man hat die Schafbergbahn gehabt und die Wolfgangsee-Schifffahrt konnte man dann kaufen. 1898 und war dann eigentlich Verkehrsmonopolist für einige Jahrzehnte im Gebiet. Das hat mich schon als Kind eben auch tief beeindruckt, dass die ÖBB dann ja letztendlich auch die Wolfgangsee-Schiffe betrieben hat. Ja, das stimmt. Wo ich mich immer tief gewundert habe, wie kann man als Eisenbahngesellschaft eine Schifffahrtslinie führen? Das ist überhaupt eine eigene Geschichte, die ganze Wolfgangsee-Schifffahrt. Also die hat ein gewisser Berthold Courant, das war ein Ingenieur der Kaiserin Elisabeth Westbahn, also der heutigen Westbahn zwischen Wien und Salzburg, hat die mit einem Partner, mit dem Karl Beusens, und haben die das damals aufgezogen, haben sich dann zerstritten, und Courant ist dann eben 1897 gestorben, und seine Erben haben das dann an die Salzkammergut-Lokalbahn AG, also an die Trägergesellschaft verkauft, und die haben das dann geführt bis zu ihrem eigenen Eigentümerwechsel. Also das ist dann die große Zäsur, da komme ich vielleicht auch einmal zur Begründung, warum gerade 1930 das Jahr ist zwischen den beiden Büchern, warum dort das eine Buch endet und das andere dann beginnt. Weil da hat nämlich diese besagte LAG, die Lokalbahn AG, dann ihre Anteile an der Ischlerbahn verkauft, an der Salzkammergut Lokalbahn AG, um genau zu sein. Und hat das dann an schweizerische und englische Investoren oder nur an einen Investor, das ist nicht hundertprozentig klärbar, verkauft. Und damals war die Bahn schon in einer relativ, also die ganze Bahngesellschaft in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Mhm. Und das Erste, was man damals gemacht hat, man hat die beiden Betriebsteile, die am lukrativsten waren verkauft, nämlich die Schafbergbahn und das Schafberghotel. Ja. Und einen Teil der Wolfgangsee-Schifffahrt, nämlich die Längenschifffahrt, also von St. Kilden nach Strobl, die hat man dann alle drei verkauft, hat ein bisschen Geld eingenommen, ist damals gerade über den Winter gekommen mit Ach und Krach. Aber dann waren diese Betriebszweige weg. Und der Käufer war damals das Österreichische Verkehrsbüro, also ein Fremdenverkehrsunternehmen, vor allem in der Hand von Banken. Und die haben dann den Betrieb geführt bis zum Anschluss. Dann ist das Ganze an die Deutsche Reichsbahn gefallen, also die Schafbergbahn und das Schafberghotel. Die wollten das dann im Krieg eigentlich auch wieder verkaufen. Also für die war das ja völlig, also die hatten damals natürlich andere Sorgen. Und man hat aber das Schafberghotel damals als Erholungsheim für Kriegs, also sowohl Versehrte als auch für Soldaten, die einfach von der Front Urlaub hatten, hat man das einfach gebraucht und dadurch konnte man auch die Bahn nicht verkaufen. Hat es dann eben nicht an die Salzkammergut Lokalbahn AG wieder zurückverkauft. Und nach dem Krieg ist es dann an die österreichischen Staatsbahnen gefallen, beide Betriebe, und dann an die ÖBB. Mhm. Und die haben das dann 2007 privatisiert. Das heißt, heute ist das in Händen der Salzburg AG, wird von denen sehr erfolgreich betrieben, musste komplett die Trasse neu aufgebaut werden. Man hat neue Fahrzeuge beschaffen müssen, weil einfach die Dampflokomotiven nach über 110 Jahren natürlich auch am Ende ihrer Leistungsfähigkeit angelangt sind, und man hat dann eben neue ölgefeuerte Dampfloks beschafft. Mhm. Und das ist heute ein sehr moderner Betrieb. Mhm. Weil du gesagt hast, das österreichische Verkehrsbüro, das ist doch in Wien am Karlsplatz neben der Sezession so ein Gebäude gewesen. Genau. Und jetzt ist dort die Novomatic drinnen, ein Glücksspielbetrieb. Und das kommt mir ein bisschen so vor, ich habe als Kind einmal, als Jugendlicher, meine Goldmünzen verkauft, die man so kriegt zur Firmung und so weiter. Und um diese Goldmünzen habe ich mir Bildbände gekauft. Nein, Briefmarken gesammelt, mhm, und wirklich einige Jahre sehr gut betrieben, professionell gesammelt. Die habe ich dann verkauft und habe mir dann Bildbände von Reader's Digest, das Beste hat so der Wald und so weiter, wirklich schöne, hochwertige Bildbände, die habe ich dann der Stadtbücherei, der Ortsbücherei verkauft, und um dieses Geld habe ich mir dann Jerry Cotton Hefte gekauft, und so ist es einfach wirklich also abwärts gegangen. Klingt ein bisschen nach dem Hans im Glück. Ja, ist auch wirklich so, und das kommt mir jetzt ein bisschen so vor, Verkehrsbüro, und dann auf einmal ist das Glücksspiel dann, was dann am Schluss noch überbleibt. Und so wird halt durch die Geschichte gezockt mit den Ressourcen. Und irgendwer muss es halt einmal aufgebaut haben. Also die Goldmünzen kamen von meinem Opa. Nee. So, ja, ein bisschen erinnert das auch an die Ischlerbahn, die man auch schön gebaut hat und alles neu mit Kaiserwagen und Salonwagen. Und am Ende war das dann halt eine völlig abgewirtschaftete Schmalspurbahn, die immer noch zum Teil mit denselben Dampflokomotiven aus der allerersten Zeit betrieben wurde. Einfach, weil man es nie geschafft hat, dort jemals die richtigen Investitionen zu setzen. Aber wenn du das so sagst, also hat man nie geschafft, ist das eine Frage, weil es einfach nicht gegangen ist oder weil die Leute zu unkreativ waren oder nicht mutig genug? Oder warum hat man das nicht geschafft? Also es war zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich. Also in der Monarchie wollte man die Bahn das erste Mal elektrifizieren. Da hat es das Militär damals nicht erlaubt, eben im Hinblick auf die Lokomotiven, die man gerne für den Krieg eingezogen hätte. Also da war das Militär klar praktisch der Grund dafür, dass man das nicht erlaubt hat. Ja, also so zwischen 1907 und 1912 gab es da mehrere Anläufe, und da war es also vom Staat her nicht gewünscht. Mhm. Ja, in den 20er Jahren konnte man nicht, da hätte man es zwar gebraucht, aber da war die Bahn also völlig danieder, da war sie auch kurzfristig verstaatlicht, ungefähr 4 Jahre lang. Auch da war man so froh, dass man überhaupt über die Runden gekommen ist. Dann hat die LAG die Aktien wieder zurückbekommen in den späten 20er Jahren, hat dann sehr viel investiert, hat dann eben auch einen Dieseltriebwagen gebaut und zwei Güterzug-Dampflokomotiven, zwei neue beschafft, oder zwei neuwertige, aber eigentlich alte Dampfloks beschafft. Ja, in den 30er Jahren hätte man es dann noch einmal machen müssen, da war dann überhaupt kein Geld mehr vorhanden. und nach dem Krieg, das ist halt das wirklich unverständlich an der Geschichte, da wäre der Wille da gewesen, da war auch das Material schon da, da gab es auch mit Stern und Hafel schon jemand, der das machen wollte, da hat man schon Pläne gezeichnet, wo kommen die Umspannwerke hin für die Elektrifizierung, wo kommen die Masten hin, da waren die Drähte schon da in der Werkstatt in Salzburg-Itzling und da ist es dann aktiv hintertrieben worden, also da war es dann wahrscheinlich politisch nicht gewünscht, dass die Bahn erneuert wird und damit gerettet wird, sondern man wollte es einfach runterfahren. Und das muss irgendwo bewusst passiert sein. Was ist denn der Grund, warum eine Elektrifizierung so wünschenswert ist für eine Bahnstrecke? Na, weil die Betriebskosten auf einen Bruchteil hinunterfallen. Auf einen Bruchteil? Ja, also das man hätte einige wenige Millionen investieren müssen, aber das hätte sich innerhalb, also je nachdem, es gibt dann in Bahn 2 mehrere Berechnungen, wie lange das damals gedauert hätte, bis ich das amortisiert hätte, aber das wäre so, hätte sich mit Sicherheit gerechnet. Abgesehen jetzt vom Umweltaspekt, abgesehen vom Aspekt, dass natürlich der Betrieb wesentlich schneller, also die Züge wesentlich schneller hätten fahren können, der ganze Betrieb sauberer gewesen wäre, auch fürs Personal, wären natürlich die Arbeitsbedingungen viel besser geworden. Also das. Und ist nicht auch der, immer jetzt ganz banal, der steigende Autoverkehr, dass die Leute einfach wirklich so kleine Module haben, in die sie einsteigen und fahren, wann sie wollen, wohin sie wollen, wie sie wollen, ist es einfach vielleicht nicht, gar nicht, wäre es gar nicht möglich gewesen, so eine Bahn auf dieser Strecke zu betreiben, weil es eben nicht die Schafbergbahn ist, die dann wirklich also gezielt, ganz ein gezieltes Publikum anspricht. Naja. So eine Universalbahn eigentlich nicht mehr machbar ist. Also damals wäre es auf jeden Fall machbar gewesen. Es war einfach nur der Wille, der nicht da war. Ja. Weil die Berufsfahrer hätten ja die Bahn gebraucht, die Schüler haben sie gebraucht, die lokalen Sägewerke und die Gewerbebetreibenden hätten sie gebraucht. Aber das macht man heute mit Lastwagen und mit Bussen. Ja, zwangsläufig. Nein, sofort nach. Also das war also sicherlich auch ein Doppelspiel, was man dann in der Endphase der Bahn gespielt hat, dass man das schon ausgedealt hat mit dem Postbus, dass der den Nachfolgebetrieb führen wird. Man hat auch die Busse, die Salzburger Lokalbahn AG beschafft hat, die hat man also übernommen und gleich den Postbus gegeben. Die wurden auch dann umlackiert und auf diesen Linien zum Teil eingesetzt. Ja, aber Heute? Würde man das heute machen können? Naja, die Bahn könnte man bis heute führen. Und es war auch der Nachfolgebetrieb. Also die Post hat damals einen gigantischen Aufwand betrieben, hat dort Dutzende Busse wirklich im Gebiet zusammengezogen, eben damit man sich die Blamage eben nicht gibt, dass ihnen jemand vorwerfen könnte, die Bahn war besser als die Postbusse. Man ist aber trotzdem sehr stark kritisiert worden, damals natürlich von den Bahnnostalgikern. Und es war, also vom Reisekomfort sind natürlich die Busse weit hinter einer Eisenbahn. Also die Bahn hat immer 1 bis 2 Gepäckwaggons dabei gehabt, gerade in einem fremden Verkehrsgebiet. Natürlich wichtig, dass man nicht im Autobus den Koffer neben sich und unter sich und über sich hat, sondern dass man den einfach abgibt und in der Station, wo man dann aussteigt, eben dort abholen kann. Und diesen ganzen Service, das konnte natürlich der Postbus nicht bieten. Mhm. Und in den ersten Jahren müssen dort auch wirklich grauenvolle Zustände dann geherrscht haben nach der Einstellung. Also der Schaflingpass wurde dann erst Anfang der 60er Jahre ausgebaut. Und im Winter dementsprechend. Ja, und auf der alten Bahnstraße muss das also wirklich damals chaotisch gewesen sein. Also eineinhalbspurig in Wahrheit. Und die Busse sicherlich im Sommer überfüllt. Und noch ein Aspekt, den die Politik wahrscheinlich damals auch irgendwo billig in den Kauf genommen hat. Die Bahn hat man eben ausgeblutet finanziell, indem man die begünstigten Tarife einfach der Bahn zugutekommen hat lassen, aber keine zusätzliche Subvention. Mhm. Und der Postbus, der musste das aber nicht, der hat einfach die Tarife wesentlich höher angesetzt. Die Leute haben dann für manche Relationen das Doppelte und das Dreifache gezahlt. Ja. Und wer es nicht konnte, musste sich dann einfach ein Auto beschaffen. Ich meine, heute hat ja auch wieder die Bahn, der Postbus gehört der Bahn. Mhm. Und diese Vernetzung ist schon sehr interessant auch. dass da immer hin und her gedealt wird. Einmal ist es so herum, und als ich nach Braunau gefahren bin, da hat es den Postbus gegeben, und auch einmal am Tag ist der Bundesbahner Bus gefahren, der war damals rot, mit dem Bundesbahner Wappen. Aber das waren erkennbar zwei Companies, also Das ist zwei verschiedene Systeme. Das ist ja auch eines der erstaunlicheren Dinge in Österreich, dass diese Vernetzung im Verkehr bedingt funktioniert hat. Ich meine, heute wird es natürlich besser sein, wenn der Bus in einer Hand ist. Und die andere Sache ist natürlich, was es schon auch gegeben hat, was das Bahnfahren auch sehr annehmlich gemacht hat. Wenn ich als Student gefahren bin von Oberösterreich nach Wien und der Koffer war sehr schwer, war es möglich, dass ich den Koffer am Bahnhof Obernberg-Altheim aufgegeben habe. Das hat mir 15 Schilling gekostet, da hat er einen Mackerl gekriegt und dann ist er praktisch mit mir mitgefahren, wurde umgeladen und in Wien habe ich ihn einfach echt wieder abgeholt. Oder halt am nächsten Tag unten in der Gepäcksaufbewahrung abgeholt, wenn sie das irgendwie nicht mehr ausgegangen ist. Das war schon super gut. Ja, und auch der Bahnexpress, also dieser Kurier, dass man praktisch einen Lokführer letztlich irgendein Kuvert in die Hand drücken kann, oder der Bahnhofs-, der Vorstand hat das irgendwie gemacht, das waren schon ganz große Pluspunkte für die Bahn. Mhm. Naja, das sind Systemvorteile, die die Bahn Systemvorteile, hat, die sie leider nicht immer nutzt. Mhm. Gerade wenn im Kleinen irgendwo hintertrieben wird, ein Anschlussgleis zu bauen, das ist halt immer das Problem. Natürlich ist die Strecke, die man am gewinnbringendsten führen kann in Österreich, Wien-Salzburg, das ist ganz klar. Aber wie bei einem Stamm, auch der kleinste Ast bringt Licht, bringt Verkehr auf die Hauptlinie. Und auch dieses, wie sagt man denn in der Wirtschaft, USP, Unique Selling Proposition, dass man praktisch einsteigen kann, wann man will. Das haben die Schweizer natürlich eben als Teil ihres Programmes und nicht jetzt so sehr dass in diese Flugverkehrsgeschichte, dass man erst einen Sitzplatz buchen muss. So, der Hund hat die neu Ankommenden in der Wohnung begrüßt. Und liegt wieder, also nein, der ist gleich draußen. Der ist draußen, genau. Wir sind bei der Ischlerbahn, Mythos Ischlerbahn. Und Wirtschaftsgeschichte, sagst du, ist da ein großes Thema. Das ist eigentlich das noch Spannendere als die Betriebsgeschichte. Also wie gesagt, ich komme ursprünglich aus dem Eisenbahn, ich will jetzt nicht sagen Fanatismus, aber aus der leidenschaftlichen Befassung mit Eisenbahn, und das sind natürlich in dem Buch alle Fahrzeuglisten und Stationierungen und was weiß der Teufel, also alles, was irgendwie recherchierbar war, jeder Kilometerstein, jede Kilometrierung, jede Variante der Trasse ist alles dargestellt. Aber das Spannende an der Ischlerbahn ist eigentlich, dass sie eine Privatbahn war und dass sie immer eine Privatbahn war, von 1890 bis Ende 1920, bis man sie einfach verstaatlichen musste nach dem Ersten Weltkrieg, weil sie komplett da niedergelegen ist, weil die Aktien, jetzt sind wir schon wieder bei der LAG, die Aktien der LAG, eine deutsche Gesellschaft, die wurden als Reparationszahlung im Vertrag von Versailles beschlagnahmt, kamen dann nach Frankreich, kamen wahrscheinlich über rumänische Börsenmakler irgendwo hin, also irgendwo unter den Siegerstaaten aufgeteilt. Und da schließt sich der Kreis schon wieder rum. Der Dr. Josef Stern, Stern und Haferl, hat dann für die LAG treuhändig diese Aktien in ganz Europa zusammengetragen, hat sie auch gehalten, da war sie kurzfristig in österreichischem Besitz, ist aber dann verstorben zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt. Und dann sind die Aktien eben an die LAG gegangen. Die Stern und Haferl war dann wieder komplett nicht mehr interessiert, an die Bahn zu übernehmen, komplett. Und ja, dann nach diesen Jahren der Verstaatlichung, das ist eigentlich dann alles zeitlich zusammengekommen. 1925 hat dann die LAG darauf gedrängt, die Bahn wieder in den Eigenbetrieb zu übernehmen, also nach 4 Jahren und 1-2 Monaten, hat dann versucht, sie durch Investitionen wieder in eine bessere Position zu bringen. Das ist aber letzten Endes nicht gelungen und hat sie dann verkauft. Also die Bahn war immer Privatbahn in all diesen Jahren, bis auf die kurze Verstaatlichung. Dann war eben dieser englische Investor, Sir Albert oder Sir Arthur Bennett, das ist eine der lustigen Sachen, dass es da in den Quellen oft divergierende Angaben gibt, und zwar nicht nur einmal, sondern oft dutzende Male verschiedene Namen, obwohl das sicher einer derselbe Investor war, und eine schweizerische Gesellschaft, Und die hatte spannenderweise eine Aktie mehr als der Herr Bennett. Und der und unter dieser Zeit in den 30er Jahren ist dann die Gesellschaft halt komplett hinuntergewirtschaftet worden. Sag, wenn du das erzählst, was hast du da für einen Eindruck? Oder wie diese wechselnden Besitzverhältnisse und eine Aktie und mehr, wie sehr kommt das ganz unten an beim Radsatz auf der Schiene, bei den Passagieren? Ist das ein großer Faktor, wer die Bahn gerade besitzt? Ja, in dem Fall schon. Also es waren vielleicht weniger die Passagiere betroffen, aber es war auf jeden Fall, dass die Angestellten der Bahn waren massiv betroffen, weil die haben in den 30er Jahren zum Teil ihr Gehalt in 5-Schilling-Raten damals bekommen und wurden also komplett ausgehungert. Und die Bahn hat damals sicher nur deshalb überlegt, weil das Personal damals so idealistisch war und das Ganze einfach irgendwie mit Ach und Krach noch wahrscheinlich an der Grenze der Betriebssicherheit einfach über die Runden gebracht hat. Mhm. Ja, und der Normalfall, also den Rest der Geschichte erzähle ich dann gleich nach. Ich wollte nur den Gedanken noch mit der Verstaatlichung noch fertig bringen. Also die meisten Bahnen, also Lokalbahnen waren in Österreich oft Privatbahnen, also die wurden ja oft von privaten Proponentenkomitees gegründet oder einige Leute, die sich halt engagiert haben, und dann hat es halt Geldgeber gegeben und dann ist die halt gefahren, zum Teil im Eigenbetrieb oder zum Teil von den KK-Staatsbahnen, also von der damaligen Bundesbahn quasi betrieben. Und nach dem Ersten Weltkrieg sind eigentlich fast alle Bahnen in Österreich wirklich da niedergelegen und die meisten hat man damals einfach verstaatlicht. Also die niederösterreichischen Landesbahnen, also wo auch zum Beispiel die Mariazellerbahn dazugehört hat oder die Waldviertelbahn, die wurden dann einfach Anfang der 1920er Jahre verstaatlicht und waren ab dann im großen Topf. Also damals noch in den BBÖ, die Bundesbahnen Österreichs, und das bis heute zum Teil oder bis sie halt eingestellt wurden. Und die Ischlerbahn, die Salzkammergut-Lokalbahn AG, war aber zeitlebens oder lange Jahre nachher noch Privatbahn und ist dann erst nach diesen ganzen Kalamitäten der 30er Jahre, hat man sie dann nicht verstaatlicht, also nicht in die Reichsbahn damals übernommen. Die hatte also kein Interesse, die Bahn zu übernehmen, sondern hat sie damals den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich oder damals halt Oberdonau einfach im Verhältnis 2:1 überantwortet und die mussten dann das Defizit der Bahn abdecken in Zukunft. Und das war dann wahrscheinlich auch einer der Gründe für den endgültigen Niedergang. Mhm. Also nach dem Krieg haben dann die beiden Bundesländer auch weiterhin die Aktienmehrheit gehalten. Also die haben ungefähr 94% der Aktien gehalten und mussten halt dann mehr und mehr die Bahn subventionieren und hatten aber auch nicht weder den Willen noch die Mittel wahrscheinlich, die Bahn dann nachhaltig zu sanieren und zu elektrifizieren. Und das war dann eigentlich der Hauptgrund für den Niedergang. Wer Aktien besitzt, muss auch in die Tasche greifen, genau, wenn es was zum Zahlen gibt. Genau, also Kapitalerhöhung hat es keine gegeben. Also es hat bei der Bahn 1890 eben die Gründung gegeben und dann hat es noch insgesamt 3 Kapitalerhöhungen gegeben. Die letzte war 1908. Das waren kleinere Kapitalerhöhungen, wo man halt die Akquisitionen dadurch finanzieren konnte, also den Bau der Schafbergbahn und die Wolfgangsee-Schifffahrt und diverse Unfallschäden dann nach Hochwässern und so weiter, die man da zum Teil bereinigt hat. Mhm. Aber nachher hat es also keine Kapitalerhöhungen mehr gegeben. Und die Bahn war durch den Dampfbetrieb spätestens dann ab dem Ersten Weltkrieg immer defizitär. Und da müssen die Aktionäre in die Tasche greifen? Ja, die hätten da natürlich Kapitalerhöhungen machen müssen und implizit ist das dann anders gelaufen, also dadurch haben einfach dann die Länder halt mit Subventionen die Bahn am Leben gehalten. Also die waren dann zwar in den 30er Jahren noch nicht die Eigentümer, aber einfach dadurch, dass sie das Verkehrsbedürfnis halt hatten, mussten die einfach dann reinsponsern. Jetzt muss man nur kurz wirtschaftlich helfen. Was heißt eine Kapitalerhöhung bei einer Aktiengesellschaft? Die Aktien halten müssen konkret Geld hergeben. Genau, also wenn ich 50% an einer Gesellschaft habe und die will neues Geld aufnehmen, dann muss ich um nachher auch 50% zu haben, muss ich eben Geld dazulegen. Ja, okay, danke, das ist meine wunderschöne Erklärung. Und im Buch, nachdem ich aus der wirtschaftlichen Seite komme, habe ich also wirklich auf einer Doppelseite wirklich also das Schicksal von allen Aktien, von allen Kapitalerhöhungen, von allen Eigentümern nach irgendwie Möglichkeit nachvollzogen, wann wurde das Nominale umgestellt. Mhm. Und da kommt man halt auf so unglaubliche Schmankerl, dass man eben damals die Schilling-Eröffnungsbilanz 1925 nicht geschafft hat, die Gesellschaft als einzige oder als letzte in Österreich. Und dass man es 1939 dann geschafft hat, auf Schilling umzustellen, dann war aber schon Österreich an Deutschland angeschlossen. Das heißt, man hat dann gleich auf Reichsmark weiterstempeln können, hat dann nachher Kapitalherabsetzungen gemacht, einfach damit man die Verluste gegen das Grundkapital verrechnet hat. Und das wird im Buch eben auch alles dargestellt. Und der ganze Wirtschaftskrim ist einfach fast noch viel interessanter als die Betriebsgeschichte. War das damals alles schon bekannt, diese Wirkmechanismen schon? Was eine Aktiengesellschaft ist, was Besitzverhältnisse sind, wusste man immer eigentlich alles. Also da gibt es keine Überraschungen, die da passieren können, außer die wirtschaftliche und politische Gesamtlage. Ja, wobei gerade diese Dinge alle rauszufinden, da ist man so oft auf Zufälle jetzt angewiesen, weil da gibt es also keine flächendeckende Dokumentation dazu. Also es gibt im Kompass Verlag die Geschäftsberichte, die man in Kurzform dort nachlesen kann. Das ist schon mal sehr hilfreich, aber da stehen halt zum Teil keine Hintergründe. Also die muss man halt oft aus irgendwelchen Zeitungsartikeln, aus Archiven dann herausfinden. Da sind wir jetzt bei diesem Thema, wo ich ganz gerne, Werner, mit dir auch noch reden wollte, wie du diese Eisenbahn erlernst. Also ganz konkret, da gibt es ja auch wahrscheinlich noch Menschen, die sehr viel wissen oder sehr viel wussten, weil die Menschen werden jetzt wahrscheinlich schon ziemlich alt sein oder schon gestorben sind. Ja, es haben leider nicht alle von denen, die mir Unterlagen gegeben haben oder Fotos gegeben haben oder weitergeholfen haben, haben die Fertigstellung des Buchs erlebt, obwohl zugegebenermaßen habe ich sehr lange an dem Buch gearbeitet. Also wie lange? Es zieht sich seit 2004, 5, 6 irgendwo schon durch. Also 10 Jahre jetzt? Ja, in etwa, ja. Und leider sind nicht alle, denen ich versprochen habe, dass sie ein Buch von mir bekommen, haben das mehr erlebt. Aber da kennt man praktisch, eine Spurensuche ist immer in Archiven, ist immer mit Quellen, also Zeitungen, Zeitungsarchive, Geschäftsberichte. Ja, also ganz, Menschen ganz, ganz, und Gegenständen. Ja, also ganz, ganz wichtig ist natürlich bei sowas Originalquellen immer anzuzapfen. Wenn irgendwie möglich, also sind Erzählungen wichtig und gut und nur die ganz harten Fakten bekommt man eigentlich immer, also niemals aus Sekundärliteratur, weil da kommt man so schon drauf, wie viele Fehler da wo drinnen sind. Aus der Zeitung. Ja, Zeitung gibt's jetzt über die Ischlabahn sagen wir mal nichts, aber im Staatsarchiv zum Beispiel die 16 Schachteln, die ich dort durchgearbeitet habe im Laufe der Zeit, also da sind dann die wirklichen Fakten drin. Selbst da darf man nicht immer davon ausgehen, dass das alles jetzt akkurat stimmt. Also man kommt natürlich auch dort auf Widersprüche oder auf Lücken. Was ist im Staatsarchiv dort in diesen 16 Schachtel drinnen? Naja, eigentlich die gesamte Einstellungsgeschichte sehr, sehr komplett. Das ist der Protokolle Großteil. Protokolle von Sitzungen? Oder? Ja, Protokolle natürlich auch aus der Entstehungsgeschichte. Also Staatsarchiv ist natürlich da eine extrem wichtige Quelle und die zweite ist das Salzburger Landesarchiv. Aha. Die waren eigentlich sehr hilfreich, auch von den Plänen her eigentlich am besten ausgestattet, von den Streckenplänen. Mhm. Und Fahrzeugpläne waren eigentlich zum Teil im Staatsarchiv oder halt bei privaten Sammlern. Das Staatsarchiv ist in Wien, im dritten Bezirk. Im dritten Bezirk. Aber nicht in Gasometer, oder? Nein, in der Nähe, Notebohmstraße. Weil das ist nämlich das Wiener Archiv. Das Wiener, ja, genau. Ja, da gibt es für mich wahrscheinlich nichts. Ja, genau. Nein, okay. Und das heißt, Menschen, Erzählungen sind natürlich hilfreich, weil sie eben praktisch Beziehungen herstellen zwischen diesen Dokumenten, auch die irgendwie, dass sie was erklären. Ja, oder auch Gewichtungen setzen. Also auch auf Wichtigkeit von manchen Dingen hinzuweisen. Also ja, ja. Gerade der Kustos vor dem Museum in Monze, der Herr Zopf, ist also jemand, der alles über die Bahn weiß. Also okay. Da kann man schon mal mit Stichworten hingehen und der sagt, aha, das na so und so, oder das, da gibt einem zumindest eine Richtung. Also gerade die Detailforschung muss man natürlich dann wieder selbst betreiben, je nachdem, ob es halt dann wichtig ist fürs Gesamtthema oder nicht. Mhm. Also man kann nicht jeder Spur nachgehen, das ist klar, aber und gibt es noch Menschen, hast du Menschen getroffen, die diese Bahn auch noch selbst betrieben haben? Ja, also ich habe unlängst einen Heizer, der lebt jetzt in St. Pölten, kennengelernt. Und der ist jetzt ca. 80. Mhm. Und der hat mir noch ein bisschen was an Unterlagen und an Fotos gegeben. Und einen Schaffner habe ich vor kurzem kennengelernt. Der ist unglaubliche 95. Mhm. Aber leider leben natürlich mittlerweile schon sehr wenige, weil es einfach schon so lange her ist. Also, und Erben? Dass man ja, also es gibt keine Sammlerinnen, damit beginnt es einmal. Also es gibt prinzipiell nur Eisenbahnfreunde, keine Eisenbahnfreundinnen. Aha. Das ist irgendwie ganz mysteriös, aber das ist so. Und zwei Söhne, also Einer, ein Lokomotivhistoriker und einer aus Salzburg. Also da haben wir die Söhne also wirklich mit tollen Unterlagen wirklich weiterhelfen können. Das sind halt dann Glücksfälle, auch oft an die Leute ranzukommen, weil meistens ist es nicht der erste Kontakt, den man anspricht, sondern der sagt dann oft, na, ich kenne da jemanden. Mhm. Und manchmal ist es dann der wiederum sagt, ja, aber da müssen sie zu dem gehen, weil der hat alles. Und das ist dann manchmal auch sogar so. Und das heißt, man ruft ihn dann an und erzählt ihm, ich schreibe an einem Buch über die Ischlerbahn, und er sagt, freudestrahlend, kommen Sie doch vorbei. Ja, freudestrahlend nicht alle, manche sind natürlich von Haus aus einmal misstrauisch, was will da jemand? Aha. Und vielleicht war das auch ein bisschen der Aspekt, über die Ischlerbahn alles wissen zu wollen, dass das Buch vielleicht dann doch ein bisschen auch Mittel zum Zweck war. Also zu sagen, ich möchte jetzt zu Ihnen kommen, ich möchte mir die Sammlung anschauen, ist zwar nett und lustig, aber eigentlich, ob das jetzt wirklich so zwingend ist, dass einem die Leute dann die Türen öffnen, ist natürlich eine andere Sache. Aber wenn man sagt, man schreibt ein Buch, mhm, und das bringt auch für die Leute, die einem was geben, dann auch einen Mehrwert. Also das, man steckt die, also ich habe die Leute sicherlich auch zum Teil mit der Begeisterung angesteckt für das Thema. Und man kann den Leuten oft Sachen erzählen oder zeigen und bekommt dann im Gegensatz wieder Material oder neue Kontakte hergestellt. Mhm. Also da läuft schon viel über das gemeinsame Interesse an der Sache dann. Kommunikation dann. Ja. Wie viele Menschen? 2, 20, 200, 2000? Naja, also 50 plus. Ah, 50 plus, okay. Männer. Ja, ausnahmslos. Frauen erdulden das oder unterstützen das, ja? Ja, die Frauen, also dann diese Männer. Im besseren Fall erdulden sie es. Ja, das, also die fanatische Beschäftigung mit solchen Sachen ist offensichtlich wirklich ein reines Männerthema. Interessant. Naja, Werner, was sollten wir noch in dieser Runde gesagt haben, bevor wir den Deckel da drauf machen? Ja, vielleicht abrundend. Es gibt Bestrebungen, die Ischlerbahn wieder aufzubauen. Mhm. Das ist eine sehr spannende Sache. In Österreich, leider nicht besonders eisenbahnfreundlich, in Österreich natürlich keine einfache Sache. Aber man hört und staunt, es gibt also zwei verschiedene Gruppierungen in Salzburg, die das wieder aufbauen wollen. Nicht als Schmalspurbahn und schon gar nicht als dampfbetriebene Schmalspurbahn natürlich, sondern als Überlandstraßenbahn. Ja, und so wie die Partnerbahn. Ja, sowas in der Richtung, genau. Also so Vorbild ist im Prinzip das Stuttgarter Netz, also wo die Überland-Lokalbahnen bis unter den Hauptbahnhof fahren können und durch die Stadt durch. Mhm. Das wäre eine tolle Sache, wäre auch mit politischem Willen machbar. In Salzburg stößt es jetzt ein bisschen auf das Problem, man muss diese ganze Verbindung länderübergreifend anlegen, damit man einfach aus Gründen der EU-Förderung. Das heißt, das muss zumindest irgendwo mit dem bayerischen Raum verbunden sein. Das ließe sich ganz gut lösen mit Königssee, Berchtesgaden und unter der Stadt mit der U-Bahn durch und dann bis Bad Ischl. Oh Gott, das klingt nicht gut, das mit der U-Bahn. Und Steinach-Irding. Okay. Naja, die jüngste Tendenz war jetzt eigentlich, dass es ein Gutachten gibt, das ist erst ein paar Wochen alt, wo eben die U-Bahn empfohlen wird. Naja, und das wäre dann das Herzstück eigentlich auch, um von Salzburg dann nach Osten den Flachgau zum einen und das Salzgmar Gut auf der anderen Seite dann zu erschließen. Und ja, es ist wahrscheinlich ein Mittelfristthema, aber es ist nicht restlos und nicht unrealistisch, dass das einmal auch zustande kommt. Das ist die eine Gruppe, eine zweite gibt es auch? Naja, die eine Gruppe hätte dafür plädiert, durch Salzburg oberirdisch zu fahren. Da hängen mehr die Bürgermeister aus dem Flachgau dran. Mhm. Und die andere Gruppe will das noch breiter verbinden und die würden dann für die U-Bahn-Variante plädieren. Ich hoffe, es einigen sich beide Seiten und ziehen an einem Strang, dann steigen natürlich die Chancen auf Verwirklichung wesentlich mehr. Das Verkehrsbedürfnis wäre auf jeden Fall da in der Region, also die Bahn fehlt in Wahrheit bis heute. Fehlt und, schon? Ja. Wie merkt man das? Naja, zum Beispiel fahren angeblich in der Früh 7 Postautobusse im Konvoi. Statt 7 Bussen könnte man einen Zug auch führen, das wäre wesentlich sinnvoller und effizienter und umweltfreundlicher. Ja, man braucht eigentlich nur mit den Menschen in der Region reden, die halt nach wie vor mit dem Post oder mit dem Busdienst, ich will jetzt gar nichts gegen die Postautobusse sagen, sondern die einfach mit den Autobussen nicht glücklich sind. Eine Zugsverbindung im Halbstundentakt, im Stundentakt wäre natürlich ganz was anderes. Die Bahnhöfe sind in den Dörfern drinnen oder in den Gemeinden oder sind die so außen zwischen zwei Dörfern? Das ist unterschiedlich. In der Regel eher natürlich am Ortsrand, aber zumindest am Ortsrand. Ja, das auf jeden Fall. Also es gibt schon die Möglichkeit, dass man das mit einer Straßenbahn halt, die halt dann langsamer fährt durch die Ortskerne, könnte man das alles lösen. Also, weil da gibt's zwei Beispiele. In Oberösterreich eben diese Verbindung von Neumarkt Kallheim nach München, die nicht elektrifiziert ist, aber immer in Betrieb ist und auch immer gut befahren wird. Nur die hat das Problem, dass niemand die Eisenbahn im Dorf haben wollte. Das heißt, die fährt immer da durch die Dörfer dazwischen durch, Obernberg, Altheim, also weder in Obernberg noch in Altheim. Das heißt, die beiden müssen sich ständig, die Bewohner von diesen Orten, zur Bahn bringen lassen. Was echt eigentlich nicht so super ist, wenn man sie standardmäßig benutzen möchte. Mhm. Anderes Beispiel ist in Südtirol. Schlanders ist ein Ort dort, also von Meran Richtung, wie heißt denn das? Finchgerbahn. Und die geht wirklich durch die Dörfer durch und das ist eine große Geschichte, dass die sehr gute Tickets haben für die Pensionisten, so viel ich weiß. Also man kann es sich auch Familien wahrscheinlich leisten, aber man kommt vor allem in seinem Dorf in der Mitte irgendwo an oder halt nur allenfalls ein bisschen am Rand. Das wäre auch das Wichtigste, die Menschen dort abzuholen, wo sie wohnen und nicht irgendwo eine Viertelstunde zu Fuß geht ja heute kein Mensch, das tut ja niemand mehr. Und zusätzlich nämlich auch dieser, dass man das nicht isoliert gemacht hat, diese Bahn zu modernisieren, sondern da ist eben der Verkehrsplaner Knoflacher, auch in Wien verantwortlich ist für die Kärntnerstraße Fußgängerzone, der hat für Schlanders ein Verkehrskonzept erarbeitet, das auch die Autos aus dem Ortskern draußen hat. Das heißt, die Leute sind dort zu Fuß unterwegs, haben die Bahn in erreichbarster Nähe und in Summe ist es eine extrem pulsierende, gute Stimmung, die dort herrscht. Der Förster kommt dann irgendwie so, geht nur so durch den Ohr, die Geschäfte haben offen in der Fußgängerzone, man trifft die Leute zum Reden, eben der Förster und die Straßencafés und alle sind irgendwie froh, dass dieses Auto mit dabei ist. Ja, das ist schon sehr gut. Da gäbe es sogar ein gutes Beispiel jetzt an der Trasse der ehemaligen Ischlerbahn. Ja. In Thalgau hat man das Ortszentrum jetzt verkehrsberuhigt. Ja. Dort wäre auch geplant, also der Bürgermeister dort ist einer der Proponenten für die Wiedererrichtung der Bahn. Und ja. Dort wäre auch geplant, dass man da durchs Zentrum dann mit der Straßenbahn halt langsam durchfährt. Ja. Und ja, gut, es wäre auch heute nicht mehr machbar, dass man Eisenbahn jetzt völlig neu irgendwo hinbaut, weil mit den ganzen Lärmschutzbauten und so weiter wäre das sowieso unrealistisch. Aber als Überlandstraßenbahn hätte man sicher auch den gleichen Nutzen, weil man muss ja zwischen den Orten jetzt nicht mit 200 fahren, sondern es reichen ja 60, 70, 80 bei einer guten Beschleunigung ja alle mal aus. Also so klein, das sind dann einfach kleinere Geräte, weil technisch ist es ja auch mit den Auflagen so, eine Eisenbahn muss eine bestimmte Masse haben für irgendwelche Unfälle und so weiter. Da leiden die in Kanada sehr drunter, in Montreal war ich zeitlang, dass einfach der öffentliche Verkehr auf Schiene mit so riesen, schwerfälligen Maschinen bewerkstelligt wird, die dann echt so lang brauchen, bis die mehr beschleunigen zwischen den Stationen. Und ich meine, ich weiß nicht, ob es einfach isoliert die Zukunft sein wird. Also es diese Mobilitätskonzepte, die dann ja zum Beispiel durch die Apps auf dem Telefon, also jeder hat ja prinzipiell Zugang zu einem Gerät, das einem sagen kann, wann ist die nächste Verbindung irgendwohin. Aber das ist oldschool. Die neue Geschichte ist, wie komme ich am schnellsten von A nach B? Das kann mit der Bahn sein, das kann mit dem Bus sein, das kann sein mit einem Car2Go, mit einem Auto, das ich mir miete, oder ein Gratisfahrrad, was auch immer. Aber dieser Mix an Geschichten ist natürlich da das Interessante. Und nur einen Aspekt, die Bahn also zu modernisieren oder neu einzurichten, glaube ich, das ist nur die Hälfte der Geschichte. Ja, sicherlich. Also Vernetzung ist sicherlich ein sehr richtiges Stichwort. Und da tut sich einiges auch im Moment. Ja. Ich meine, da war immerhin die Ischlerbahn wenigstens Vorreiter, weil sie hat nicht nur die Schmalspurbahn gehabt, sondern es waren ja auch die Fahrpläne mit den Schiffen drauf abgestimmt. Genau. Also und die Schafbergbahn, also das heißt, Die Vernetzung, das ist halt eine intelligente Vernetzung im öffentlichen Verkehr, ist natürlich der große Pluspunkt gegenüber dem einzelnen Menschen in einem Auto. Mhm. Und auch dieses Nachschauen, also am Land sagt man immer, da brauche ich ein Auto. Aber ich denke, wenn ich schaue, wie komme ich von Altheim nach Höhnhardt, da fahren ständig irgendwelche Leute. Ich weiß es nur nicht. Mhm. Und wenn ich einfach am Straßenrand stehe und sage, ich möchte fahren und da piepst es irgendwo auf und das Gerät sagt, rechts ranfahren, stehen bleiben, da will einer mit. Und das wird da von einem Punktekonto abgebucht. Mhm. Brauche ich kein Auto. Es ist nur der politische oder halt der Wille, solche Konzepte auch wirklich zu verfolgen. Aber ich glaube, da wird sie noch einiges tun. Ja, das wäre sicher eine großartige Sache. Und der das Auto betreibt, bekommt halt Pluspunkte und genau. Erspart sich halt einen Teil der nächsten Benzinrechnung. Bei der Stadt ist das schon gelöst, einfach mit diesen Autos. Das hätte doch früher auch nie wer gedacht. Mhm. Man nimmt sein Auto vom Straßenrand und stellt es wieder irgendwo ab. Ja, und in Kombination mit einer Netzkarte von der öffentlichen hat man einfach wirklich gute Möglichkeiten. Ja, plus die Fahrräder in Wien. Also plus die Fahrräder, genau. Also Autobesitz ist eigentlich nicht mehr notwendig. Also es ist sicher nicht mehr das Argument wie vor einigen Jahren oder ja. In den späten 50er Jahren, als man halt gedacht hat, es gibt überhaupt keine Alternative zum Auto. Also das ist dann aus vielerlei Gründen Gott sei Dank dann doch nicht eingetreten. Wie wird es denn weitergehen? Das zweite und das dritte Buch ist schon fast fertig. Ja, also Band 2 liegt von mir. Leider können wir das jetzt nicht herzeigen. Aber achso, das ist das Manuskript für Band 2. Das ist Band 2. Bis Seite 29 ist es schon im Computer korrigiert eingegeben. Also, okay. Also es fehlt jetzt, wird jetzt ungefähr noch 2 bis 3 Monate dauern, bis der Text komplett korrigiert drinnen ist. Die Fotos sind schon in Nachbearbeitung. Also ich hoffe, dass sich das heuer im 4. Quartal ausgeht. Okay. Fürs Weihnachtsgeschäft, den zweiten Band. Dann ist die Geschichte mal fertig. Ja, und der Fahrzeugband ist jetzt textlich nicht so herausfordernd. Da geht es eigentlich eher um die Daten und um die Verbindungstexte. Die gibt es schon alles. Mhm. Also das heißt, der sollte dann erstes Quartal hoffentlich 2016, spätestens falls im zweiten Quartal, sollte die Trilogie dann abgeschlossen sein. Fotos auch du selbst gemacht dann? Oder erst nach hinten? Ist alles zusammen geschnurrt. Wer ist denn Zielgruppe für diese Trilogie? Eigentlich, für wen ist dieses Buch gedacht, von deinem Hintergrund her? Also zum einen natürlich für die Eisenbahn-Fans, für die Eisenbahn-Community, aber es ist eben, wie gesagt, nicht so geschrieben, dass es nur den eisenbahnerischen Aspekt darstellt, sondern es soll auch ein historischer Aspekt sein, es soll ein lokaler Aspekt dabei sein, ein wirtschaftlicher, also zumindest die vier Aspekte. Politisch, geschichtlich. Ja, auch für die Fotofans. Soll genug geboten sein. Also ich hoffe, dass das eigentlich auf ein breites Publikum stößt. Und gibt es dieses Publikum? Weißt du das? Weißt du von also? Ja, also aus dem Bekanntenkreis. Ich kenne ja auch viele Leute, die nicht Eisenbahnfetischisten sind. Und da ist eigentlich auch die Begeisterung, also, oder die Anerkennung genauso gegeben. Ich hoffe, jeder findet das für sich heraus, was ihn interessiert. Also, von der lokalen Seite, wie hat es damals ausgesehen im Salzkammergut, bis zu wie war die Wirtschaftsgeschichte und das, was mich halt immer wieder fasziniert, wenn man mit den Leuten in Salzburg spricht, dann ist eigentlich immer das erste, die Schlappern. Mhm. Also das ist einfach dieses Phantom, dieser Mythos, der immer noch in der Gegend schwebt, vom Karma her und Keiner weiß nicht mehr, was wirklich genau ist, aber jeder kennt sie, jeder kennt jemanden, der noch damit gefahren ist, kennt noch ein paar Geschichten drüber und ja, diesen Mythos in Bilder, in Texte, in Geschichten, in Fakten zu fassen, das war eigentlich der Grund fürs Buch. Und warum Mythos? Weil es ihn nicht mehr gibt. Genau, weil es ihn nicht mehr gibt und weil das Ganze ein bisschen was Unbestimmtes ist. Mhm. Das ist einfach schon so lang her und es ist viel Geschichte, aber es ist ja nie so konkret zusammengefasst worden, dass jemand sagen könnte, ich wüsste jetzt, was hat genau die Ischlerbahn ausgemacht. Hohe Sympathiewerte? Ja, absolut. Absolut. Klar, das ist natürlich die historische Verklärung. Mhm. Die Leute, die damals jeden Tag damit fahren mussten, auf den Holzbänken mit 35, 40 km/h bestenfalls, mit unzähligen Zwischenstationen, mit Rauch, Ablage mit überfüllten Zügen, für die war das sicher kein luxuriöses Transportmittel. Aber das merkt man sich ja nicht. Also genau. Wenn man ans Burgenland denkt, dann denkt man ja auch nicht an die Gelsen, die man da beim letzten Besuch gehabt hat. Und wer an Bali denkt, der mal dort war, also wie heiß es dort um Mittagszeit ist, das vergisst man auch. Genau, ne? Das ist die Gnade der Erinnerung. Und ja, nachdem die Bahn jetzt schon 58 Jahre bald eingestellt ist, werden die schlechten Dinge einfach vergessen. Nein, auch natürlich viel Kindheit auch dabei ist, weil viele Leute haben das natürlich als Kind noch gesehen oder kennengelernt. Ich meine, ich sehe jetzt auf Seite 61 zum Beispiel den Kaiser Franz Josef I. und zwar das Dampfschiff Schiff, genau. Mit den Schaufelrädern, und den haben wir vom Campingplatz in Zinkenbach immer gesehen, wie er am Abend eingeparkt hat an dieser Engstelle vom Wolfgangsee. Mhm. Und das war ein riesiges Schiff. Ja. Ich sehe jetzt, das ist urklein. Also ich meine, ich war einfach so klein, dass das Schiff so riesig war. Nein, ich glaube, das Schiff ist 32 Meter lang, also es ist nicht so klein. Aber es schaut auf jeden Fall jetzt viel, in meiner Erinnerung ist es einfach viel größer. Wie das fällt auch schon in der Verklärung. Ja. Das ist übrigens das einzige Bild von mir, offiziell. Also als Autor ist mir normalerweise bestrebt, möglichst viele eigene Bilder reinzugeben. Ja. Das geht natürlich jetzt einmal bei der alten Geschichte sowieso nicht, aber auch bei den späteren Bänden wird es also nicht viele Bilder von mir geben, aber den Franz Josef gibt es eben noch, das Schiff, wunderschön restauriert, wieder im Urzustand. Mhm. Und ja, da kann man einfach Nostalgie heute noch genießen. Mhm. Im Internet würde man so ein Buch auch machen können, das heißt, dass man eigentlich das Wissen ständig, das man kennenlernt, schon teilt auf einem Weblog oder in einem Wiki oder etwas. Warum Buch? Naja, eigentlich um das Buch auch, da geht es eigentlich um das haptische Gefühl, dass man es einfach in der Hand hat, dass man sich hinlegen kann, dass man dran herumzeichnen kann, eventuell Anmerkungen machen. Also Textbücher haben im Internet sicherlich ihre Berechtigung, aber gerade also bei den Bildern, man will das ja dann doch irgendwo auch für sich haben. Das war also schon einer der wichtigsten Aspekte beim Buch. Also man kann heute kein Buch mehr machen und irgendwelche Bilder halt einscannen und die Leute sind da begeistert deshalb, sondern heutzutage muss man einfach Bilder nachbearbeiten. Man kann heutzutage digital eine ganze Menge machen. Man muss Kratzer retuschieren. Mhm. Manche Bilder sind schöner heute im Buch abgedruckt, als sie jemals waren. Im Original, ja. Aber das ist also heute wirklich State of the Art und die Mühe würde sich eigentlich niemand machen, wenn man es jetzt nur rein ins Internet reinstellt. Da wird man in die Nachbearbeitung auch nicht zu viel investieren. Und wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen altmodisch. Also mir ist der Griff von dem Papier immer noch wichtiger, als dann vom Bildschirm jedes Mal sitzen zu müssen. Nein, auch von der Zielgruppe her natürlich, dass praktisch die ganzen Orte, Gemeinden, die an dieser Bahnlinie liegen, natürlich viele Menschen haben, die einfach ein Buch aus ihrer Gegend, wo die Bahn vorbeigeführt hat, da gibt es eine Verbindung. Ja. Also so gesehen ist den Verkaufszahlen also eigentlich eine sonnige Perspektive beschienen. Das wäre schön. Ja, Werner, ich glaube, wir haben einen Kreis gemacht. Das nächste, was ich machen werde, ist in Salzkammergut, kann man gut selbst zu fahren, um für eine Reisesendung einen schönen gestalteten Beitrag machen über die Bad Ischler Bahn und wie sie halt auch in den Köpfen der Menschen ist. Und da warst du ein erster schöner Start, der wirklich also eine pompöse Landschaft vorgelegt hat mit dem, was du erzählt hast. Freut mich riesig. Vielleicht konnte ich auch wieder ein paar Leute damit infizieren mit dem Virus Ischler Bahn und ja, ich bedanke mich sehr für die Gelegenheit, das Buch vorstellen zu dürfen. Dankeschön. Das war Lob und Tadel Nummer 37 mit Werner Schleritzko aus Wien. Und Lothar Bodingauer verabschiedet sich.